Für wie gefährlich die nationalsozialistischen Machthaber den deutschen Freiheitssender einstuften, macht das Bündel von Maßnahmen deutlich, das den Empfang entweder unmöglich oder durch starke Pfeiftöne behindern sollte. Den starken Störsendern konnten die Techniker in Madrid dadurch ausweichen, dass sie blitzschnell die Frequenz ein wenig veränderten. Es war sehr riskant, beim Abhören vom nationalsozialistischen Blockwart oder der geheimen Staatspolizei erwischt zu werden. Denn die Gerichte werteten den Empfang kommunistischer Sender als Unterstützung der hochverräterischen Bestrebungen der KPD. Allerdings kam es bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs nur dann zu einer Strafverfolgung, wenn die gehörten Inhalte weiterverbreitet wurden. Da sich die geheime Staatspolizei, der Sicherheitsdienst der SS, die Wehrmachtsführung und weitere staatliche Stellen sehr beunruhigt über die Agitation des Freiheitssenders zeigten, begann eine groß angelegte Suchaktion, allerdings in Deutschland, wo die illegalen Studios und Sendeanlagen vermutet wurden. Aber durch die konspirative Trennung von Redaktion, Studio und Sendeanlagen einerseits und eine strikte Geheimhaltung in Spanien blieb die Suche bis zur Aufgabe des Sendebetriebs ergebnislos. Seine letzte Sendung strahlte der deutsche Freiheitssender 29,8 vom 10. auf den 11. März 1939 aus, in der Nacht, als die Franco-Truppen Madrid einnahmen. Hans Maaßen, der letzte Sprecher und Redakteur des Senders. Mitte Januar des Jahres 1939 erlag Barcelona der Übermacht der faschistischen Truppen. Damit musste auch unsere Redaktion in Barcelona die Arbeit einstellen. Nun stand ich in Madrid allein. Das heißt, ich war nicht ganz allein. In unmittelbarer Nähe von Madrid, in Aranjuez, war das Auslandsstudio des offiziellen republikanischen Senders La Voz de España Republicana installiert und dort arbeiteten mehrere Ausländer, unter ihnen auch zwei Deutsche. Einer von ihnen, der Genosse Kurt Hager, der öfters nach Madrid kam und der mit mir Kontakt hielt, hat mir in dieser schwierigen Zeit die größte Unterstützung angedeihen lassen. Wir sprachen gemeinsam die Situation durch. Wir einigten uns auf bestimmte Themen, die er für mich erarbeitete, sodass ich wenigstens einen Teil der Sendung in den grundsätzlichen Beiträgen, die auf Deutschland ausgerichtet waren, und auch Fragen zur internationalen Lage, einen Teil der Manuskripte von ihm erhielt. In der zweiten Märzwoche des Jahres 1939 stellten wir unsere Sendung ein. An diesem Tage zerbrach in Madrid die Volksfront durch Verrat. Ich hatte schon erwähnt, dass wir im Hause einer Zeitung arbeiteten. Wir haben alle Manuskripte in den Schmelzöfen der Setzerei verbrannt, haben die Sprecherstudios ausgeräumt, zerstört, sodass auch nach Aufrichtung der faschistischen Diktatur in Spanien, in Madrid, keine Spuren unserer Tätigkeit zu verfolgen waren, worauf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Nazis auch nach dem Sturz der Volksfrontrepublik nicht auf die Spur des Senders gekommen sind. Obwohl man eigentlich annehmen sollte, erstens aufgrund der technischen Möglichkeiten, hätten sie auspeilen können, wo der Sender stand, beziehungsweise aus dem Zusammenfallen des Schlusstermins unseres Senders und des Endes der Kämpfe um Madrid gewisse Zusammenhänge konstruieren können. All das hat die Gestapo nicht zu Wege gebracht.